manchen Tagen denkt man sich, warum denn das hier nicht so funktioniert. Und es wird rumprobiert, es endlich umorientiert. Du bist schockiert, irritiert und lauscht den falschen Wörtern. Du hast geirrt, das wird mit dem erörtern. Ich sage es gleich, mach das, was ich denke, was ich fühle. Nicht, was man mir reinpresst, es sei der Beste. Ich bewahre Kühle, sortier Gedanken aus wie eine Mühle. Gib mir Mühe und beiß nicht ins Gras wie Kühe. Den ganzen Tag kreist es, unbewusst, du weißt es. Du weißt, was du leistest, dann scheiß drauf und sei es. Ich schrei es und leih es mir nicht irgendwo heraus, sondern kreier es selbst und seh in mir die Welt sich widerspiegeln, sich entfalten wie ein Igel, bedeutend wie ein Siegel, gut wie ein Schokoriegel. Jeder hat ein Schema und jeder will es beibehalten, doch mein Thema handelt von Urgewalt. Heute mal alleine unterwegs, vielfältig wie ein bunter Keks. Schau doch mal drunter, denn da steht's: bei mir geht's um kein Verbrechen, kein Krieg, kein Versprechen, kein Lied, sondern einfach das Gespür, von dem ich weiß, was es mir liegt. Ich höre darauf und lausche, schwöre darauf und laufe auf meinem Steg, meinem Weg seit meiner Taufe. Es gibt hier immer Argumente pro, contra, ja und nein, doch ich lass sie halt ganz einfach pro und contra sein. Es steht hier schwarz auf weiß, jeder weiß, was das heißt, doch niemand kann es definieren, das ist der Preis. Ich nimm es in Kauf, geh von unten nach oben, lerne hassen und loben, wie in den Geboten. Doch jene kann man drehen und wenden, wie man will. Ich sehe sie blenden, nein, dieser Shit ist ill. Ich schweife ab, wie so oft, der Tag. Und dann gehofft, dass man mir noch folgen kann. Das ist, was ich verlang. Ich setz mich, mach Tee, kann, was ich versteh. Und versuche zu erkennen, was ich sehe und was geht. Heute mal alleine unterwegs. Vielfältig wie ein bunter Keks. Schau doch mal drunter, denn da steht's. Heute mal alleine unterwegs. Vielfältig wie ein bunter Keks. Schau doch mal drunter, denn da steht's.